Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Madame Bovary. Das ist die Geschichte einer Arztgattin, die aus Langeweile fremdgeht und Schulden macht. Sie ist berühmt, weil der Autor Gustave Flaubert seine Heldin nicht verurteilt, sondern einfach nur darstellt. In einem Sittengemälde aus der Provinz. Bis heute ist der Stoff lebendig und wird immer wieder verfilmt. März 1853. Der Schriftsteller Gustave Flaubert, 31 Jahre alt, schreibt einen Brief an seine geliebte Louise Collet. Er will seinen Verdruss loswerden, denn die Arbeit an dem Roman Madame Bovary geht nur langsam voran. Die Bovary läuft nicht richtig. In einer Woche zwei Seiten. Manchmal rennt man sich den Schädel ein, wenn man das so sagen darf. Ach, ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Aber es wird hart sein. Flaubert ringt um jedes Wort. Wenn er sich die Sätze laut vorsagt, um ihren Rhythmus zu überprüfen, wackeln die Wände und seine Stimme wird heiser. Aber wenn ihm eine Szene gelungen ist, fühlt er sich wie erlöst. Heute habe ich meine Liebenden auf einen Ausflug mitgenommen. Ich war das Pferd, das sie ritten. Ich war der Baum in dem Wald, den sie durchquerten. Ich war das Licht, das durch die Äste fiel. In dieser Schönheit war ich die Sonne, die sie ihre liebestrunkenen Augen schließen ließ. Flaubert verwandelt sich schreibend in all seine Gestalten. Eine Erzählerfigur mit Meinung oder Moral sucht man bei ihm vergeblich. Die Wirklichkeit soll so genau beschrieben werden, dass die Wahrheit über sie von selbst zutage tritt. Und das in einer Sprache, deren Schönheit über die Verstrickungen hinausweist, sagt die Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken, Professorin für Romanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und insofern kann man auch sagen, dass Flaubert das Französische auf das Niveau des klassischen Lateins gehoben hat. Er hat daraus eine fast neue Sprache gemacht, eine Sprache, die eine Dichte, eine Präzision, aber auch eine Schönheit hat, die für den Roman bis dahin ganz undenkbar war und ich würde sogar sagen, die noch nicht mal von Racine erreicht worden ist. Flaubert wird am 12. Dezember 1821 in Rouen, Normandie, als Sohn eines bedeutenden Chefarztes geboren. Sein überwältigendes literarisches Talent zeigt sich sehr früh, aber er veröffentlicht seine Texte lange nicht, weil er so hohe Ansprüche hat. Stattdessen versucht er es auf Wunsch des Vaters mit einem Jurastudium in Paris und findet es entsetzlich. Die Rechtswissenschaften bringen mich um, verblöden und lähmen mich. Es ist mir unmöglich, dafür zu arbeiten. Ich scheiße auf die Rechtswissenschaften. Er entwickelt ein chronisches Anfallsleiden, vermutlich nervlich bedingt, und darf fortan zu Hause bleiben und schreiben. Als der Vater 1846 stirbt, hinterlässt er ein großes Vermögen. Flaubert bleibt bei der Mutter wohnen, im Haus der Familie, im Dorf Croisset bei Rouen. Nie wird er eine eigene Familie gründen. Solange die Mutter lebt, ist sie die Nummer eins. Und das Schreiben natürlich. Ich liebe meine Arbeit mit einer frenetischen, pervertierten Liebe, wie ein Asket sein Büßerhemd, das ihm den Bauch zerkratzt. Doch der junge Flaubert ist sehr attraktiv und häufiger Gast in Salons und Bordellen. Brenzlig wird es, als er die Pariserin Louise Collet kennenlernt. Die ist mit ihren 35 Jahren 11 Jahre älter als er und bereits eine anerkannte Schriftstellerin. Die Liebe ist groß, doch das bringt für Flaubert Probleme mit sich, denn es raubt ihm die Konzentration zum Schreiben. Er schottet sich ab und Louise wird in den 9 Jahren ihrer krisengeschüttelten Beziehung hauptsächlich mit Briefen abgespeist. Für mich steht die Liebe nicht im Vordergrund des Lebens und darf dort nicht stehen. Sie muss im Hinterzimmer bleiben. Es gibt in der Seele andere Dinge, die vor ihr kommen und die, scheint mir, dem Licht und der Sonne näher sind. 1849 herrscht wieder mal Funkstille zwischen den beiden. Flaubert bricht zu seiner großen Orientreise auf und genießt nicht nur die Kunst, sondern auch die Bordelle Ägyptens und angrenzender Länder gemeinsam mit einem Freund. Der Orient ist gerade groß in Mode, denn er verspricht den Zeitgenossen Pracht und Sinnlichkeit, Erholung vom europäischen Rationalismus. Außerdem ist er der Ursprungsort der großen monotheistischen Religionen. Flaubert jedoch findet dort keine schillernde Gegenwelt, ebenso wenig wie er in seiner eigenen Kultur einen nennenswerten Fortschritt erkennt. Flaubert würde sagen, dass das Erbe der Aufklärung und das Erbe des Christentums, dass beide nicht stattgefunden haben. Wieder daheim schreibt er zuerst die Madame Bovary und danach den Orient-Roman Salammbô. So unterschiedlich die Kulissen auch sein mögen, in beiden Texten entfaltet das Begehren nach Geld, Macht und Liebe eine tödliche Dynamik. Die Madame Bovary gilt als herausragendes Zeugnis des literarischen Realismus, hat die gesamte moderne Literatur entscheidend geprägt und ist bis heute das bekannteste seiner Werke. Im Mittelpunkt steht eine junge Arztfrau, die ihren Ehemann und ihr Provinzkaff unerträglich langweilig findet. Und die Romane, die sie ständig liest, umso spannender. Am liebsten hätte sie in einem alten Herrensitz gelebt, gehüllt in schlanke Gewänder, wie jene Edeldamen, die den Ellenbogen auf den Fensterstein gestützt und das Kinn in der Hand unter Kleeblattbogen ihre Tage verträumten und in die Fernen der Landschaft hinausschauten, ob nicht ein Rittersmann mit weißer Helmzier dahergestürmt käme auf einem schwarzen Ross. Emma Bovary flüchtet sich nicht nur ins Lesen, sondern auch in den Kaufrausch und in außereheliche Liebschaften. Der Schuldenberg wächst und ihre Liebhaber lassen sie sitzen, statt wie Romanhelden mit ihr durchzubrennen und alle Probleme zu lösen. Zum Schluss ist sie völlig verzweifelt und vergiftet sich mit Arsen. Ist das nicht alles ziemlich trivial? Irgendwie schon. Aber nicht der Inhalt der Erzählung ist die Herausforderung, sondern die Art und Weise des Erzählens. Es gibt keine schönen oder hässlichen Themen. Und man könnte, wenn man sich auf den Standpunkt der reinen Kunst stellt, fast als Grundsatz aufstellen, dass es gar keine Themen gibt, sondern dass der Stil für sich allein eine absolute Art und Weise ist, die Dinge zu sehen. Flauberts absoluter Stil kennt keine klare Trennung zwischen Gut und Böse. Alle Figuren sind irgendwie beschädigt, alle instrumentalisieren sich gegenseitig, wie ferngesteuert von der Macht des Geldes. Das Problem von Madame Bovary ist ganz sicher nicht, dass die Heldin falsch liest. Es ist vielmehr das, dass hier eine Gesellschaft stigmatisiert wird durch Flaubert, in der jeder nur darauf aus ist, jeden anderen optimal auszubeuten. Auch Emma Bovary ist kein Engel. Was ihren Vorstellungen nicht entspricht, das verachtet sie. Ihr eigenes Kind, ein Mädchen nur, kein künftiger Ritter in schimmernder Rüstung. Und ihren Mann, auch kein Held, nur ein gutmütiger, durchschnittlicher Landarzt. Um ihm und damit auch sich selbst zu mehr Glanz zu verhelfen, überredet sie ihn zu einer riskanten Klumpfußoperation an einem geistig behinderten Knecht. Was für eine Befriedigung wäre es für sie, die geistige Urheberin eines Entschlusses zu sein, der sein Ansehen und seine Einnahmen steigern musste. Sie verlangte mehr als bloß die Liebe dieses Mannes. Doch die Operation geht schief. Man muss das Bein abhacken. Das sind Höllenqualen in einer Zeit, die noch keine Narkose kennt. Der Priester eilt ans Krankenbett zu dem gequälten Opfer. Siehst du, du hast deine Pflichten recht vernachlässigt. Man hat dich selten in der Kirche gesehen. Wie viele Jahre lang hast du das heilige Abendmahl nicht genommen? Madame Bovary ist die Geschichte zweier Heilsinstitutionen, die in Konkurrenz sind, nämlich einmal die Kirche und auf der anderen Seite die Medizin. Und beide Institutionen, die heilsversprechend sind, werden so gegeneinander geführt, dass beide Heilsversprechen zerbirst und zerstört wird. Der Priester ist ein miserabler Seelenhirte. Das Einzige, was er kann, ist Rituale aborgeln, bevorzugt an Sterbebetten. Auf einem solchen liegt zum Schluss auch Emma und schreit vor Qual, weil ihr das Arsen die Eingeweide zersetzt. Der Priester erhob sich und ergriff das Kruzifix. Da Da reckte sie den Kopf in die Höhe wie ein Durstiger und presste auf das Symbol des Gottmenschen mit dem letzten Rest ihrer Kraft den innigsten Liebeskuss, den sie jemals gegeben hatte. In Flauberts Werken taucht das Motiv des Kreuzes immer wieder auf. Aber die Auferstehung fällt flach. Nirgendwo überwindet die Liebe den Tod. Flaubert recherchiert jedes Detail seiner Bücher sehr genau. Er weiß, wie man stirbt, wenn man Arsen geschluckt hat. Beim Niederschreiben der Todesszene steigert er sich so hinein, dass ihm selbst übel wird. Selbstverständlich ist Flaubert ein realistischer Autor, in dem Sinne, dass er nämlich jedes kleinste Detail überprüft hat. Gleichzeitig ist Flaubert aber auch ein Allegoriker, insofern als dass seine Texte als Disvangelium bezeichnet werden können. Das heißt, als die Verkehrung des Evangeliums, die Verkehrung der frohen Botschaft. Diese These entwickelt und begründet Barbara Finken in ihrer großen Flaubert-Studie Durchkreuzte Moderne. Und so das Ergebnis ihrer Analyse, Flaubert macht auch allen anderen Heilsversprechen der Moderne einen Strich durch die Rechnung, auch der romantischen Liebe und auch den politischen Ideologien. Was ich an Christentum im Sozialismus finde, ist ungeheuer. Das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen und ihrer Gegenbewegungen. Zu Flauberts Lebzeiten wechseln sich in Frankreich drei Regime ab. Die Revolution von 1830, von 1848, der Staatsstreich von 1851. Alles fordert Blut, die Gewalt kehrt immer wieder. Flaubert bleibt Pessimist. Ich empfinde gegen die Dummheit meiner Epoche Fluten von Hass, die mich ersticken. Flaubert war jetzt kein Anhänger irgendwelcher progressiven Gesellschaftsformationen. Ihm geht es vielmehr eigentlich darum, unter diesen Heilsversprechen, unter diesen Fortschrittsversprechen, in diesem Gang das als Illusion herauszustellen und dadurch die Wahrheit dieser Geschichte, diese fürchterliche Wahrheit dieser Geschichte herauszupräparieren, vielleicht damit wir nicht immer wieder die gleiche grauenhafte Geschichte inszenieren müssen. Flaubert verficht keinen Glauben, keine Ideologie und keine Moral, aber auch keinen inhaltsleeren Ästhetizismus. Er will den Blick auf die Opfer freilegen, der durch falsche Erlösungshoffnungen immer wieder verstellt wird. Und er will Texte schreiben, die schön sind, denn in der Schönheit liegt für ihn ein Versprechen, vielleicht sogar eine Art von Erlösung. Das ist Flauberts Art, dem Liebesgebot Jesu auf seine Art die Treue zu halten. Fern von jeder Heilsgewissheit. Das ist es, was alle Sozialisten der Welt mit ihren ewigen materialistischen Predigten nicht sehen wollen. Sie haben den Schmerz verleugnet, das Blut Christi, das sich in uns rührt. Nichts wird es tilgen, nichts wird es versiegen lassen. Es handelt sich nicht darum, es auszutrocknen, sondern ihm Bäche zu bereiten. Ja, also ich denke auch, dass diese Idee, dass Flaubert kein teilnehmender Autor ist, dass er kein mitleidiger Autor ist, die finde ich völlig falsch. Es ist ja ganz ohne Frage, dass wir mit den Opfern, die auch gleichzeitig übrigens Opfernde sind, dass wir deswegen trotzdem natürlich mit ihnen mitleiden. Und es gibt wenig Texte, finde ich, die in uns so viel Mitleid erwecken wie Flauberts Texte, und zwar völlig ohne Kitsch. Die strengen Moralvorstellungen der Zeit sind weniger ums Mitleiden besorgt, als um eindeutige Normen und rigide Geschlechterrollen. Emma Bovary fällt da völlig aus dem Rahmen und erregt die Missgunst der Behörden. Im Januar 1857 muss Flaubert vor Gericht erscheinen und sich dem Zorn des Staatsanwalts stellen. Meine Herren, wenn es in dem gesamten Buch niemanden gibt, der es fertigbringt, diese Frau zu beugen, wenn es also keine einzige Zeile gibt, in der die Unmoral des Ehebruchs gegeißelt wird, dann bin ich es, der im Recht ist. Das Buch ist unmoralisch. Aber Flauberts objektiver Schreibstil lässt sich nicht so leicht festnageln. Und die Perspektive des Richters ist zum Glück eine andere. Er spricht den Dichter frei und der Roman wird ein Erfolg. Trotzdem hat Flaubert seine eigene Zeit erstmal gründlich satt und tritt die literarische Flucht ins antike Karthago an. Hier spielt sein Roman Salammbô zur Zeit der Punischen Kriege. Der Konflikt mit Rom ist vorläufig beruhigt, aber es gibt Probleme mit den rebellierenden Söldnern. Die ausländischen Mietsoldaten warten vergeblich auf ihren Sold. Man forderte Wein, Fleisch, Gold, man schrie nach Weibern, man fantasierte in 100 Sprachen. Unter ihnen befindet sich Mato, ein libyscher Söldner. Er ist ein sanfter Mensch, aber das ändert sich, als er sich in Salambo verliebt, die Tochter des Herrschers von Karthago und die Hohepriesterin der Staatsgöttin Tanit. Für den entwurzelten und abhängigen Mietsoldaten verkörpert ihre majestätische, gottgleiche Erscheinung alles, was ihm fehlt. Ihre Augen blitzten im Feuer ihrer Diamanten und der Glanz ihrer Fingernägel war der Widerschein der funkelnden Steine, die ihre Finger umstrahlten. Die beiden Spangen ihrer Tunika zwängten ihren Busen ein wenig in die Höhe und pressten die beiden Brüste näher aneinander. Matos Gedanken verloren sich in dem engen Raume zwischen diesen beiden Hügeln, wo an einer Schnur ein smaragdbesetztes Medaillon herabhing. Um Salambo zu gewinnen, muss Mato ganz Karthago erobern. Und genau das hat er vor. Die anderen Söldner scharen sich gern hinter ihn, denn sie sind wütend wegen des fehlenden Soldes. Nach seiner Niederlage in einem unendlich blutrünstigen Krieg wird Mato als Gefangener Karthagos durch die Straßen getrieben und von der aufgebrachten Volksmenge bei lebendigem Leibe zerfleischt. In die Darstellung seiner Passion mischen sich viele Motive, die an den Kreuzweg Jesu erinnern. Das Hungerschrei der Menge erstickte den Aufschrei des Getroffenen. Schon aber stand er wieder auf den Beinen. 6 Schritte weiter stürzte er abermals hin. Dann noch ein drittes, ein viertes Mal. Das Kreuz ist für Flaubert nicht das Zeichen der Erlösung, nicht das Zeichen der Auferstehung. Es resümiert im Prinzip die Geschichte. Insofern kommt ihm ein herausragender Wert zu. Aber es resümiert die Geschichte nur insofern, als dass wir das Opfer, das Menschenopfer, eine Gesellschaft, die Menschen opfert, nicht hinter uns gelassen haben, sondern insofern als das Kreuzesopfer das markanteste Menschenopfer unter allen ist, unter all diesen Menschenopfern, die unsere Gesellschaften ständig wiederholen. Auch im revolutionären Paris, Mitte des 19. Jahrhunderts. Dort, also in Flauberts Gegenwart, spielt sein nächster großer Roman, den Flaubert selbst und auch viele Leser für seinen bedeutendsten halten, Die Lehrjahre des Gefühls. Es ist eher eine Verfallsgeschichte. Ein junger Mann namens Frédéric Moreau kommt aus der Provinz nach Paris, verliebt sich aus sicherer Distanz in eine verheiratete Frau und befreundet sich mit ihrem Gatten, der ihn in die Kunstszene und in die Spielregeln der allgegenwärtigen Mätressenwirtschaft einführt. Aus dem romantischen Frédéric wird bald ein etwas gewissenloser Dandy. Es erwachte ein anderer Durst in ihm, der Durst nach Weibern, nach Luxus und allem, was das Pariser Leben mit sich bringt. Frédéric macht eine Erbschaft, hängt sein Studium an den Nagel, probiert verschiedene Tätigkeiten und Frauen aus, verjubelt sein Geld und scheitert auf allen Gebieten. So hätte es Flaubert auch ergehen können, hätte er nicht diese enorme Begabung gehabt und sich nicht rechtzeitig aus Paris an den heimischen Schreibtisch verabschiedet. In den Lehrjahren des Gefühls schildert er das Schicksal seiner Generation, die in den Wirren einer von Revolutionen geprägten Zeit den Wirklichkeitsbezug verliert. Die konservativen Kräfte kommen im Text nicht gut weg, aber die Revolutionäre auch nicht. Aus allen Fenstern des Platzes wurde geschossen, die Kugeln pfiffen. Frédéric fühlte etwas Weiches unter seinem Fuß. Es war die Hand eines Sergeanten in grauer Kapuze, der mit dem Gesicht im Rinnstein lag. Das Schießen wurde heftiger. Die Weinkneipen waren geöffnet. Man ging von Zeit zu Zeit hinein, um eine Pfeife zu rauchen oder einen Schoppen zu trinken, dann kehrte man zum Kämpfen zurück. Ein verlaufener Hund heulte. Das erregte Lachen. Mit dem Hund hat niemand Mitleid. Flaubert schon. Die Tiere in seinem Werk sind die hilflosesten aller Opfer. Karthagos Bauern schlagen zur Abschreckung Löwen ans Kreuz und lassen sie qualvoll verrecken. Bouvard und Pécuchet, die zwei Hobbywissenschaftler aus Flauberts letztem gleichnamigen Roman, erkunden die Geheimnisse des Lebens im Tierversuch. Im Widerspruch zur Meinung der Gelehrten starben die Tauben, die sie zur Ader ließen, in derselben Zeitspanne, ob sie nun einen vollen oder leeren Magen hatten. Kleine, unter das Wasser getauchte Katzen kamen binnen 5 Minuten um, und eine Gans, die sie mit Färberröte vollgestopft hatten, bewahrte eine völlig weiße Knochenhaut. Flaubert war sicher nicht jemand, der von dieser positiven Wissenschaftsgläubigkeit besessen war, die wir heute auch wieder bei vielen Leuten sehen, und von dieser Faktizität und sicherlich auch nicht von dem Versprechen, dass wir durch die Wissenschaft in ein glücklicheres Zeitalter kommen. In einer späten Erzählung mit dem Titel »Ein einfaches Herz« spielt ein Papagei die Schlüsselrolle. Er gehört einer armen Magd namens Félicité, die immer gedient hat, für die nie jemand da war. Bis auf den verhaltensgestörten Papagei, den ihre genervte Dienstherrin an sie weitergereicht hat. Der wird Félicités Ein und Alles. In ihrer Vereinsamung war Lulu ihr fast ein Sohn, ein Liebhaber. Er kletterte an ihren Fingern, schnäbelte an ihren Lippen, klammerte sich an ihr Busentuch. Als Lulu stirbt, lässt sie ihn ausstopfen und verehrt ihn fortan wie den Heiligen Geist, der in der christlichen Tradition ja eigentlich als Taube in Erscheinung tritt. Und als sie ihren letzten Atemzug tat, glaubte sie, in dem geöffneten Himmel einen riesigen Papagei zu sehen, der über ihrem Haupt schwebte. Macht Flaubert sich lustig über diese Frau? Nein, gar nicht. Die kollektiven Erlösungsversprechen haben Félicité im Stich gelassen. Also macht sie sich ihre eigenen Bilder. Jeder hebt in den Himmel, was er liebt. Wir machen immer Gott zu unserem Bilde. Im Kern all unserer Sympathie und aller unserer Bewunderung finden wir uns selbst wieder. Uns oder irgendetwas Verwandtes. Und Flaubert selbst? Hebt der nicht die Kunst in den Himmel? Leugnet er nicht jede Möglichkeit, dass Menschen und Gesellschaften sich weiterentwickeln können? Seine Kritiker behaupten das. Doch die Frage ist nicht einfach zu entscheiden. In seiner Schreibweise scheinen Möglichkeiten auf, die der Zerstörungskraft kultureller Muster etwas entgegenhalten. Genau hinsehen, die eigene Perspektive nicht absolut setzen. Die Welt nicht ausschließlich im Licht der eigenen Mängel, Bedürfnisse und Vorstellungen betrachten. Hätte sich Flaubert von der Kunst nichts erhofft, hätte er sich wohl kaum so sehr für sie geschunden. Er stirbt ganz plötzlich, am 8. Mai 1880, mit nur 58 Jahren. Sie hörten Gustave Flaubert, Jenseits der Moral, eine Analyse von Brigitte Kohn. Es sprachen Anne-Isabel Zils, Thomas Leubel und Jerzy May. Technik Regina Stärke, Regie Dorit Kreisel, Redaktion Petra Herrmann. Eine Sendung von Radio Wissen.